Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Tuberkulose, Diphtherie, Fieber, Hepatitis, Tripper, Unterernährung, Grippe, Cholera, Pocken, Keuchhusten. Es herrscht zwar Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg, aber Europa und Teile Asiens liegen in Trümmern. Die Menschen leiden unter Krankheiten, Obdachlosigkeit und Hunger. Viren und Bakterien überschreiten Grenzen und haben leichtes Spiel in einer vom Krieg ausgemergelten Bevölkerung. Auch in den USA, Lateinamerika und Afrika breiten sich Epidemien aus. Es fehlt an Verbandsmaterial, Penicillin, Desinfektionsmittel, Salzlösungen, Impfstoffen, Narkosemitteln, Medikamenten und anderen Antibiotika. Die Situation ist sehr ernst. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird den Siegermächten und anderen Staaten schnell bewusst, dass es zur Sicherung des Friedens auch eine Lösung für die globalen Gesundheitsprobleme braucht. Die Überzeugung, dass man zumindest bei Epidemien das koordinieren müsse, die gab es ja schon länger. Und offensichtlich hatte die USA, so kann man das aus den Dokumenten sehen, ziemlich Angst davor, nun bei dieser Lage in Europa und Asien quasi von Epidemien heimgesucht zu werden. Deren Risiko ja durch die Zunahme auch des Flugverkehrs in den letzten Jahrzehnten vor dem Zweiten Weltkrieg schon zugenommen hatte. Erklärt Helmut Folger, Experte für die Geschichte und Struktur der Vereinten Nationen. So drängt vor allem die USA zum Aufbau einer globalen Gesundheitsinstitution. Bei der Gründung der Vereinten Nationen soll daher auch eine Weltgesundheitsorganisation eingerichtet werden. Doch schnell zeigt sich, Amerikaner und Europäer sind sich nicht einig, was Gesundheit in einer Weltgesundheitsorganisation bedeuten soll. Helmut Folger. Im Grunde genommen gab es bei der Gründung auch einen Konflikt zwischen zwei Gruppen. Also auf der einen Seite derjenigen, die eigentlich nur an einer Epidemiebekämpfung interessiert waren, und einer anderen Gruppe, vor allen Dingen in Europa, die mehr sozialmedizinische Vorstellungen hatte, das heißt, die sich davon auch versprachen, dass man vor allem auch in den Staaten der Dritten Welt die Lebensbedingungen insgesamt verbessern sollte, um so die Gesundheitslage der Menschen eindeutig zu bessern. Also ein stark idealistischer humanitärer Ansatz. Auf der einen Seite gibt es die Auffassung, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit, die man vor allem mit dem Einsatz von Medikamenten erzielt. Während die anderen einen völlig anderen Gesundheitsbegriff hatten, das findet sich ja auch in der Präambel der WHO-Verfassung. Da heißt es nämlich, Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern eine Gesamtheit. Das heißt, der Zustand vollständigen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlergehens. Und das ist natürlich erheblich mehr. Und es wird auch der Genuss dieses Gesundheitszustandes als fundamentales Menschenrecht bezeichnet, dessen Verwirklichung fundamental sei für die Erreichung von Frieden und Sicherheit. Das klingt schon sehr modern, sagt der UN-Spezialist Helmut Folger. Zu verdanken hat das die Weltgesundheitsorganisation auch ihrem ersten Generalsekretär, Brock Chisholm. Ab 1946 war der Kanadier für die Vorbereitungsarbeiten verantwortlich und konnte daher seine Erfahrungen beim Aufbau der WHO einfließen lassen. Zum einen erlebte er als Soldat die Gewalt und die Grausamkeit im Ersten Weltkrieg. Und zum anderen spezialisierte er sich nach seinem Medizinstudium auf psychische Krankheiten von Kindern. Eigentlich ein Nischenfach. So sorgt Chisholm von Anfang an dafür, dass auch die Psyche bei der Krankheitsdefinition berücksichtigt wird. Außerdem wird die Unversehrtheit des Menschen, das Recht auf ein Leben ohne Gewalt betont, sowie Krankheiten als mögliche Bedrohung des Friedens definiert. Für diese Zeit geradezu visionär. Nachdem 55 Gründungsstaaten die Verfassung unterschrieben hatten, wird die WHO 1948 die erste weltweite Autorität zur Bekämpfung von Krankheiten und Epidemien. Mittlerweile hat sie 194 Mitgliedstaaten. Durch Aufklärungs- und Impfkampagnen nahm sie sich Infektionskrankheiten wie Malaria, Kinderlähmung und Tuberkulose vor. Außerdem wollte sie die Gesundheit von Mutter und Kind verbessern. Nach etwa 20 Jahren ihres Bestehens konnte sie einen historischen Erfolg verbuchen, sagt Ulrich Silberschmidt-Gaudenz, Mitarbeiter im WHO-Generalsekretariat in Genf. Zuerst war die Krankheitsbekämpfung sicherlich im Vordergrund mit dem wohl bekanntesten Erfolg der WHO, der Ausrottung der Pocken, zwischen 1965 und 1977. Stellen Sie sich vor, Im 20. Jahrhundert sind schätzungsweise 300 Millionen Menschen an den Pocken gestorben. Vergleichen Sie diese Zahl mit den rund 100 Millionen Kriegsopfern. Ich weiß, es sind unglaubliche Zahlen. Aber da können Sie sich vorstellen, wie wichtig die Ausrottung so einer Krankheit von der Erde war. Pocken lassen sich nur durch Impfungen ausrotten. Daher wird ab 1967 die Pockenimpfung auf Beschluss der Weltgesundheitsorganisation Pflicht. Es startet eine der größten Impfaktionen weltweit. Die WHO organisiert den Impfstoff und den Transport in alle Erdteile. Impfärzte in Indien oder Afrika haben sogenannte Impfpistolen, mit denen sie den Menschen auch auf der Straße schnell die Vakzine spritzen können. Am 8. Mai 1980 ist es soweit. Die WHO stellt offiziell fest, dass die Pocken ausgerottet sind. Doch nachdem die Pocken und auch Krankheiten wie Tuberkulose oder die Kinderlähmung stark eingedämmt sind, da kommt die Frage wieder auf: Was bedeutet Gesundheit? Einige Mitgliedstaaten fordern weiterhin nur die Konzentration auf Epidemien. Die WHO bleibt ihrem eingeschlagenen Weg treu. Im September 1978 trifft sie sich im kasachischen Alma-Ata, dem heutigen Almaty, und bekräftigt, dass Gesundheit auch die Verbesserung von Lebensbedingungen bedeutet. Das geht auch in die Richtung der Sozialmedizin hin. Der Aufbau einer gemeindeorientierten Basisgesundheitsversorgung, Stichworte wären die sogenannten Barfußärzte oder Gesundheitsarbeiter. Das heißt, in einfacher Gesundheitsvorsorge und Beratung ausgebildete Leute, die auf die Dörfer gegangen sind, um die Bevölkerung sozusagen präventiv und auch mit einfachen Behandlungsmethoden als Gesundheitsdienst zu versorgen. Betont UN-Experte Helmut Folger. Wieder organisiert die WHO vor allem in der damals sogenannten Dritten Welt die Ausbildung und Ausrüstung von Ärzten und Krankenschwestern. Sie machen sich in die entlegensten Gebiete der Erde auf, um Menschen Medikamente zu bringen und Grundwissen von Hygiene und Gesundheitsfragen zu vermitteln. Doch was ein wichtiger Schritt für die globale Basisgesundheitsversorgung wird, passt nicht jedem Mitglied der WHO. So mancher Mitgliedstaat betrachtet solche Programme als Einmischung in die nationale Gesundheitspolitik und blockiert. Der WHO, die von den Geldern der Staaten abhängig ist, werden Grenzen aufgezeigt. Das zeigt sich auch in anderen Bereichen, wie bei der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in der Ukraine. Die Meldungen aus dem Unglücksgebiet sind spärlich. Einige Korrespondenten haben mit der ukrainischen Hauptstadt Kiew telefonieren können, die etwa 130 Kilometer südlich von Tschernobyl liegt. Auch nach der ersten amtlichen Mitteilung der sowjetischen Regierung von gestern Abend über das Ausmaß des Reaktorunglücks von Tschernobyl bei Kiew bleiben viele Unklarheiten bestehen. Einer der vier Blöcke des Kraftwerkes sei beschädigt worden und es seien radioaktive Substanzen ins Freie ausgetreten. Der Kraftwerkskomplex selber und zwei umliegende Ortschaften hätten evakuiert werden müssen. Angeblich soll der Unfallreaktor inzwischen zum Stillstand gebracht worden sein. Dies gab am Nachmittag die internationale Atomenergiebehörde IAEA in Wien bekannt. Die Kritik ist, dass die WHO dort ihre eigene Kompetenz sehr wenig ins Spiel gebracht hat. In Tschernobyl hat die WHO erst 5 Jahre nach der Katastrophe, die 1986 stattfand, eigene Experten vor Ort geschickt, also 1991. Das geht natürlich gar nicht. Und sie hat erst dann 1995 eine erste Konferenz zu dem Thema abgehalten und schließlich erst 2006 einen abschließenden Bericht über mögliche gesundheitliche Risiken. Das ist natürlich sehr defensiv, kritisiert der UN-Experte Folger. Diese Zurückhaltung hat Gründe. Denn die WHO und die Internationale Atomenergiebehörde haben 1959 einen Vertrag geschlossen. Darin geht es um den Umgang mit den unterschiedlichen, teils auch widerstreitenden Interessen. Schließlich verfolgt die Atomenergiebehörde das Ziel, friedlich genutzte Atomenergie zu fördern. Die WHO ist für die Förderung der Gesundheit zuständig. In dem Vertrag heißt es dann unter anderem in Artikel 1: Sie werden in enger Zusammenarbeit miteinander handeln und werden sich regelmäßig in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses konsultieren. Und dann heißt es in Artikel 3 weiter: Die IAEA und die WHO erkennen an, dass es notwendig sein kann, gewisse Einschränkungen zur Wahrung vertraulicher Informationen, die sie erhielten, anzuwenden. Daher konnte die Atomenergiebehörde verlangen, dass bestimmte Forschungsergebnisse zum Thema Radioaktivität nicht an die Öffentlichkeit gelangen. wie etwa Forschungsergebnisse zu den Gesundheitsfolgen der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Da einige Informationen den Interessen der Atomenergiebehörde zuwiderlaufen, könnten sie als vertraulich eingestuft werden. Inzwischen haben die Internationale Atomenergiebehörde und die WHO zwar ein gemeinsames Gremium zur Kommunikation bei atomaren Zwischenfällen gebildet. Doch die Kritik, dass nicht alle Informationen frei verfügbar sind, bleibt. Für UN-Beobachter Helmut Folger ein Vertrauensverlust in die Unabhängigkeit der WHO. Und die WHO hat auch bis heute keine Experten und keine Abteilung, die sich mit Gefahren durch Nuklearstrahlung beschäftigt, sondern verlässt sich da nach wie vor nur auf Experten bei der Internationalen Atomenergiebehörde, von der aber bekannt ist, dass sie eine viel größere Nähe zu den Betreibern von Kernkraftwerken unterhält. Gerade auch jetzt auf dem Hintergrund von Fukushima, wo ja deutlich ist, dass die Menschen vor Ort sehr verwirrt und sehr ratlos sind, weil sie selber sich von ihrer eigenen Regierung nicht genügend informiert fühlen. Da könnte die WHO durchaus die Rolle eines neutralen und zuverlässigen Informanten spielen. Trotz der Kritik, nicht vergessen darf man, dass die WHO bis heute wichtige internationale Standards in der Medizin etabliert hat, die es ohne eine Weltgesundheitsorganisation nicht geben würde. So haben zum Beispiel alle Medikamente in der Welt einen einheitlichen Code, damit jeder Arzt erkennt, was ein Patient einnimmt. Definiert und festgelegt von der Weltgesundheitsorganisation, deren Mitglieder einmal im Jahr gemeinsam entscheiden, welche Programme unterstützt und durchgeführt werden. Die Debatte um die Unabhängigkeit der WHO und ihre Einschätzungen hält an. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion bekommt die WHO und ihre Gesundheitsversammlung plötzlich Konkurrenz. Initiativen von finanzkräftigen Akteuren machen ihr das Monopol streitig, die einzige internationale Organisation zu sein, die sich um Impf-, Hygiene- oder Krankheitskampagnen kümmert. Für manche Projekte verfügen diese Initiativen sogar über mehr Geld als die WHO selbst für ähnliche Projekte. Unter anderem zum Beispiel ein Fonds, der von Bill und Melinda Gates ins Leben gerufen wurde und für sehr viel Geld entsprechende Medikamente auf den Markt werfen konnte. Die Diskussion, die nach wie vor es über diese Entwicklung gibt, liegt weniger darin, dass diese Leute dort Geld investieren, sondern in der Tatsache, dass das sehr unkoordiniert geschieht, dass es inzwischen sehr viele solche Organisationen gibt, dass es zum Teil dadurch auch Doppelarbeit und Ähnliches gibt und dass die WHO in diesem ganzen System kaum noch koordinierende Funktion wahrnehmen kann. Man spricht auch von einem chaotischen Pluralismus. Und der ist das eigentliche Problem, erklärt Helmut Folger. Der UN-Spezialist betont weiter, dass abgesehen davon, dass es an weltweiter Koordination mangelt, diese Entwicklung noch eine zweite negative Seite für die WHO hat. Durch finanzstarke private Initiativen stellt sich immer mehr die Frage nach der Daseinsberechtigung einer Weltgesundheitsorganisation. So finanziert die Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates bereits 75% eines WHO-Projekts für Impfungen. Wichtige staatliche Geldgeber wie die USA wollen daher ihren Mitgliedsbeitrag reduzieren. Die WHO solle sich Sponsoren bei privaten Stiftungen und in der Industrie suchen. Doch das sei der Anfang vom Ende der Unabhängigkeit der WHO, sagt Professor Ulrich Keil von der Universität Münster. Der Sozialmediziner arbeitet seit vielen Jahren als Berater für die WHO. Ich glaube, bis zum Jahre 1990 war die WHO vor der Pharmaindustrie abgeschottet. Und dann kam eben dieser Neoliberalismus, der immer mehr gepredigt hat, wir müssen mit der Industrie zusammenarbeiten, wir müssen mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten. Und dann hat sich eben die WHO auch anderen Geldquellen, wie das ja mit der Wissenschaft im Allgemeinen passiert ist, das ist eben auch an der WHO nicht spurlos vorübergegangen. Kritiker sagen, offensichtlich wurde diese zunehmende Verbindung von Pharmaindustrie und Weltgesundheitsorganisation vor allem bei der sogenannten Vogel- und später auch bei der Schweinegrippe. Die WHO steht seitdem wegen ihrer Politik bei der Pandemiebekämpfung unter Beschuss. Erst Südkorea, dann Vietnam, Taiwan, Japan, nun am Wochenende Thailand und Kambodscha und jetzt wahrscheinlich Indonesien und Laos. Das Virus breitet sich beängstigend schnell aus. Wir wissen nicht genau, wie es übertragen wird. Deshalb ist es besser anzunehmen, dass man nirgendwo sicher ist, sagte Peter Cordingley, der Sprecher der Weltgesundheitsorganisation in Manila. WHO-Grippe-Experte Klaus Stöhr. Letztendlich geht es jetzt darum, dass die entwickelten Länder sich überlegen, inwieweit sie sich selbst auf die nächste Pandemie vorbereiten und mit der Seuchenbekämpfung beim Geflügel auch vorankommen wollen und unterstützen. Aber letztendlich auch, wie viel Geld bereitgestellt werden kann für Asien, für Afrika, für Südamerika. Mai 2005. Nach dem Auftreten des H5N1-Virus, der sogenannten Vogelgrippe, warnt der damalige deutsche WHO-Impfdirektor Klaus Stöhr vor einer möglichen weltweiten Grippeepidemie, die nach seinen Worten bis zu 7 Millionen Todesopfer fordern könnte. Hochalarmiert machen die Regierungen das, worauf die WHO drängt. Für Millionen Dollar schaffen sie die empfohlenen Grippemittel Tamiflu und Relenza an. Das Virus verbreitet sich zwar, allerdings kommt es nur selten zu Erkrankungen bei Menschen, sodass weltweit nur 152 Menschen an der Vogelgrippe versterben. Weit weniger als bei einer saisonalen Grippe. 2007 wechselt Klaus Stöhr von der WHO ausgerechnet zu einem Pharmakonzern. Aus Sicht von Kritikern ein Interessenkonflikt, da es gezeigt habe, wie industrienah Mitarbeiter der WHO seien. Und es sollte nicht der einzige Verdacht von Interessenkonflikt bei der WHO bleiben. Da sich der Grippevirus A, H1N1, inzwischen von seiner Ursprungsregion Amerika in verstärktem Maß auf den Westpazifik und andere Weltregionen ausbreitet, sind die Kriterien für die Verhängung der höchsten Alarmstufe erfüllt, erklärte WHO-Generaldirektorin Margaret Chan gestern Abend auf einer Pressekonferenz. I have therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. Ende 2009. Nach dem Auftreten des AH1N1-Virus, der sogenannten Schweinegrippe, erhöht die WHO mit der zunehmenden Verbreitung der Krankheit die Epidemiewarnstufe schrittweise bis zur höchsten Stufe 6. Die Regierungen sehen sich danach gezwungen, möglichst schnell Impfstoffe zu bestellen. Alleine in Deutschland für ca. 450 Millionen Euro. Kritik löst dabei vor allem aus, dass die Direktorin der WHO-Impfstoffabteilung, Marie-Paul Kierny, vor ihrer Tätigkeit bei der WHO beim französischen Pharmaunternehmen Trangen SA beschäftigt war. Die Firma unterhält Partnerschaften zur Impfstoffherstellung mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche, einem der Profiteure. Professor Ulrich Keil erlebt diese Zeit als aktiver Berater für die Weltgesundheitsorganisation. Ja, die WHO muss auf diesem Gebiet konsequent sein. Sie muss die Leute, die eben mit der Pharmaindustrie eng verbandelt sind, die darf sie nicht in ihre Komitees aufnehmen. Sonst wird sie immer diesem Vorwurf ausgesetzt sein, dass hier Interessenkonflikte sind und dass Leute, die bei der Pharmaindustrie diese Impfstoffe mit herstellen oder mit dabei sind als Berater, dass die Geschichte anders sehen und gerne diese Impfstoffe loswerden möchten. Der Europarat geht dem Verdacht in einem Untersuchungsbericht nach, dass es ein zu enges Zusammenspiel zwischen WHO und Pharmaindustrie gäbe. Bei der Anhörung vor dem Europarat im Januar 2010, da ist ja Gott sei Dank dann begonnen worden, die Geschichte aufzuarbeiten. Bei der Anhörung in Straßburg, wo auch ein WHO-Vertreter da war, da ist eben von den pharmazeutischen Herstellern, die auch da war, dem Sprecher für Europa, ganz klar die Summe genannt worden. Bis dahin hatten die pharmazeutischen Hersteller mit den Impfstoffen schon einen Umsatz von 18 Milliarden Euro gemacht. 18 Milliarden Euro. In kurzer Zeit also erzielen die Pharma-Riesen einen Rekordumsatz. Der Vorwurf ist hart. Die WHO habe durch ihre Pandemie-Einschätzungen der Industrie weltweit zu Milliarden verholfen. Denn ihre Mitarbeiter seien viel zu industrienah oder zumindest zu industriefreundlich. Die WHO lässt ihrerseits ebenfalls die Vorfälle untersuchen. Ihr eigener Bericht entlastet die Organisation. Man habe vor allem Kommunikationsfehler gemacht, betont Ulrich Silberschmidt-Gaudenz, Mitarbeiter im Generalsekretariat der WHO in Genf. Also kommunikationsmäßig hatten wir gewisse Schwächen, die wir ausmerzen müssen. Inhaltlich war die Pandemie von allen Experten so angeschaut worden und hat die WHO exakten Definitionen der Pandemie entsprechend gehandelt. Ich bin froh, dass unsere Vorwürfe sind, dass wir haben zu viel gemacht und dass wir nicht, dass das Gegenteil hatten, eine starke Pandemie mit der Behauptung, wir hätten zu wenig gemacht. Auch wenn die WHO sich entlastet sieht, so will man doch in Zukunft anders mit möglichen Interessenkonflikten umgehen, verspricht Ulrich Silberschmidt-Gaudenz von der WHO. Was wir gelernt haben, ist, dass wir noch transparenter sein müssen. Es ist aber so, dass sowohl die WHO wie die Industrie die weltbesten Experten will. Und dann ist es praktisch nicht auszuschließen, dass einer irgendwann mal mit irgendeiner Industrie etwas gemacht habe. Wir haben aber eine ganz klare Politik zum Umgang mit den Interessenskonflikten. In jedem Expertenkomitee muss jeder Experte seine Interessenskonflikte offenlegen. Daraus spricht auch eine gewisse Ohnmacht. Denn die WHO hat mit rund 4 Milliarden Euro gerade mal etwas mehr als das doppelte Jahresbudget eines größeren deutschen Universitätsklinikums zur Verfügung. Für die ganze Welt. Doch das bedeutet nicht das Ende der Weltgesundheitsorganisation. Helmut Folger, der deutsche UN-Spezialist, sieht für die Zukunft der WHO vor allem eine Chance: das unabhängige Sprachrohr für die Gesundheit in der Welt zu werden. Doch dafür muss sie nicht nur Distanz zur Industrie herstellen, sondern auch die Nähe zu anderen Nichtregierungsorganisationen suchen. Doch das sei noch ausbaufähig, so Helmut Folger. Es ist auffällig, dass die WHO eine derjenigen UN-Organisationen ist, die am schlechtesten organisierten Beziehungen zu Nichtregierungsorganisationen, den sogenannten NGOs, hat, wie Ärzte ohne Grenzen und viele andere mehr. Sie haben kein regelmäßiges Forum, wo sie sich mit den NGOs treffen. Da sind andere UN-Bereiche wie der Menschenrechtsschutz oder auch der Umweltschutz erheblich besser organisiert. Dabei hat die WHO schon gezeigt, dass sie gegen Industrieinteressen und mit Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten und sehr viel bewirken kann. Keine Organisation in der Welt hat so erfolgreich auf die Risiken des Rauchens hingewiesen und den Schutz von Nichtrauchern durchgesetzt wie die WHO. Sie förderte kritische Forscher und organisierte schon in den 80er Jahren Kongresse über die möglichen Gefahren des Zigarettenkonsums. So stieß sie eine der wichtigsten Gesundheitsdebatten der letzten Jahrzehnte an. Heute kann die WHO für sich den Sieg verbuchen, gegen eine der mächtigsten Lobbygruppen überhaupt, die Tabaklobby, gewonnen zu haben.